Kehe Freaks. Freakshow, Alter. Schubidu. Ist richtig Gangster-Shit hier. Du wirst schön sehen, Wieder bewaffnet auf dem Kudamm. Diesmal mit 20 Knarren. Ich chill mit den Junkies, spritz mir Age und trink mir Mut an. Was tun Style? Gleich spritzt Blut. Mein Label-Boss ist der Erste, der dran glaubt bei meinem Wutanfall. Und bleib der Einzige, denn dann bin ich befriedigt. Ich bin eigentlich friedliebend, doch du wolltest meine Liebe nicht, Riad. Ach egal, Freakshow ist draußen, nur damit es sich verkauft, haben wir KIZ mit draufgenommen. Bauch wie ein Opa, 24, kein Bart, ha, egal, ja. Auf der Tour mach ich mir Darm klar. Es ist nicht, wer Backstage will, sondern wer es muss. Ich fisch mir Fotzen aus der Menge wie ein Bär am Fluss und lass mir einen hinter die Binde pissen. Ich tu Riad einen Gefallen und rap jetzt nicht übers Kinderficken. Mach, du weißt, dass ich hier gerne chille, doch ich bin gefickt, ruf an, wenn's Album fertig ist, ich geb dir Sterbehilfe. Oh, Schubidu, ich wär so gern wie du. Ich möchte Geld verdienen wie du, hochziehen wie du. Spaß. Oh, Schubidu, ich wär so gern wie du. Ich will so viele Frauen wie du, Fansauen wie du. Heute bist du Gangster-Rapper, damals Klassensprecher. Nach dem Battle kuschelt deine Gang im Aschenbecher. Ich bin wie Rammstein, will kein Engel sein. Aus Überzeugung ein Assi, ich bin mein Schweinehund Gassi. Tarik HZ, der Mann, der an deinem Grabstein knabbert. Es ist schwarzer Sabbat, ein schwarzer Sabbat. Bibi Blocksberg-Style, ich fliege auf Kartoffelbrei zur Boxerei, stopf Opfer in den Topf hinein. Du und deine Jungs, ihr kennt nur Kissenschlacht. Hier heißt es Punkt 12 am Corner und zwar Mitternacht. Wen hast du mitgebracht? Hier ist nix Einzelkampf. Du hängst nur mit Händen ab, wie im Kleiderschrank. Ich mach den Bolle-Style, Molle rein und ab dafür. Ich mach den Scheiß hier eh nur, damit mach abkassiert. Was heißt hier Ausverkauf? Junge, der Scheiß muss raus. Sonstig macht seine Karriere bei dem Leichenhaus. Oh, Schubidu, ich wär so gern wie du. Ich möchte Geld verdienen wie du, hochziehen wie du. Spaß. Oh, Schubidu, ich wär so gern wie du. Ich will so viele Frauen wie du, Fansauen wie du. Dein Haus lebt, du kriegst eine Schelle von deinem Kleiderschrank. Du bekommst alles zurück, dein Klo scheißt dich an. Mann, dein Album ist jetzt schon ein Flop. Schreib die Texte im Kopf, es klingt wie aus dem Arsch. Ich kann euch nicht verstehen, dieses deutsche System. Ich lasse einziehen wie Feuchtigkeitscreme. Ich und Rap gehören zusammen wie Cheetah und Tarzan. Häng den Schwanz aus dem Fenster, schieße dein Arsch an. Ich brauche so viel Zeit und Geld am Tag, um hier Drogen kaufen zu gehen. Da hab ich Hobbys wie Essen und Schlafen einfach aufgegeben. Weder mein Hausarzt noch jeder, der je mit mir reden musste, glaubt, dass ich 2010 noch erlebe. Was Kreditkarte, gib mal die Schneeschaufel. Mein Label zahlt mich aus, ich geh mir von der ganzen Knete eh's kaufen. Ich geh drauf und will die verbleibende Zeit genießen. Carpe diem, ein guter Tag, sich abzuschießen. Oh, Schubidu, ich wär so gern wie du. Ich möchte Geld verdienen.